Weihnachten ist nicht für jeden und immer ein Fest der schönen Stunden mit Familie und Freunden. Es kann sogar im Gegenteil zu einer besonders schwierigen Zeit werden, gerade für Menschen, die zum Beispiel eine Trennung erlebt haben oder ihren Lebenspartner verloren haben. Am liebsten würde man verschwinden, um dieser Zeit der Erinnerungen aus dem Weg zu gehen und den Schmerz abzumildern. So geht es auch dem New Yorker Ben kurz vor Weihnachten. Vor kurzem erst hat er seine Frau verloren. Er sucht einen Weg, Kollegen und Freunden, die sich verpflichtet fühlen, aus dem Weg zu gehen und entscheidet sich kurzerhand, Weihnachten auf der anderen Seite des Atlantiks zu verbringen, in Irland. Die Geschichte liest Ilona Fritsch-Strauß. Alle Kollegen aus dem Büro wollten Ben an Weihnachten zu sich einladen. Es war anstrengend, jedem von Neuem versichern zu müssen, dass es ihm gut gehe. Und weder seine Miene noch sein Tonfall erweckten den Eindruck, als ginge es ihm wirklich gut. Er war ein großer, trauriger Mann, der im vergangenen Frühling seine Frau, die Liebe seines Lebens, verloren hatte. Wie hätte es ihm da gut gehen sollen? Alles erinnerte ihn an Helen. Leute, die es eilig hatten, zu ihrem Rendezvous ins Restaurant zu kommen. Menschen mit Blumensträußen in der Hand und Paare, die einen gemütlichen Abend zu Hause verbrachten oder zusammen wegfuhren. Weihnachten würde für Ben einfach schrecklich werden. Deshalb ließen sich alle irgendeinen Vorwand einfallen, warum Ben unbedingt mit ihnen feiern solle. Thanksgiving hatte er bei Harry und Jeannie und ihren Kindern verbracht. Nie würden sie erfahren, wie lang ihm die Stunden dort geworden waren, wie trocken der Truthahn und wie fade der Kürbiskuchen geschmeckt hatte. Ganz anders als damals mit Helen. Zwar hatte er eine fröhliche Miene aufgesetzt, sich bedankt und versucht, an allem Anteil zu nehmen, doch das Herz war ihm schwer wie Blei gewesen. Er hatte Helen versprochen, dass er auch nach ihrem Tod gesellschaftliche Kontakte pflegen und nicht zum Einsiedler werden würde, der den ganzen Tag und die halbe Nacht nur mit seiner Arbeit zubrachte. Er hatte sein Versprechen nicht gehalten. Aber Helen hatte nicht geahnt, dass es für ihn so schwer werden würde. Wie hätte sie es auch wissen sollen, dass ihn der Verlust wie 1000 Messerstiche schmerzte, als er an Thanksgiving zusammen mit Harry und Jeannie am Tisch saß und dabei an das letzte Jahr zurückdachte. Damals war Helen noch gesund und munter gewesen, ohne das geringste Anzeichen der Krankheit, an der sie sterben sollte. Ben konnte Weihnachten einfach nicht bei irgendwelchen anderen Menschen feiern, beim besten Willen nicht. Es war immer eine ganz besondere Zeit für sie beide gewesen. Stundenlang schmückten sie den Baum und sie lachten und umarmten sich dabei immer wieder. Helen erzählte ihm von den großen Bäumen in den Wäldern ihrer schwedischen Heimat, während er von den Christbäumen erzählte, die sie in Brooklyn immer erst an Heiligabend gekauft hatten, und zwar in letzter Minute, wenn sie zum halben Preis angeboten wurden. Sie hatten keine Kinder, doch alle meinten, dass sie sich deshalb nur umso mehr liebten. So konnten sie zwar ihre Liebe mit niemandem teilen, wurden allerdings auch nicht voneinander abgelenkt. Obwohl Helen genauso hart arbeitete wie er, fand sie anscheinend immer noch genug Zeit, um Kuchen zu backen, den Plumpudding vorzubereiten und Räucherfisch in eine spezielle Marinade einzulegen. »Ich möchte sicher gehen, dass du mich nicht wegen einer anderen Frau verlässt«, hatte sie gesagt. »Wer sonst könnte dir an Weihnachten ein Menü mit so vielen Gängen bieten?« Dabei hätte er sie niemals verlassen, und er konnte es nicht fassen, dass sie an jenem sonnigen Frühlingstag wirklich von ihm ging. Mit irgendjemandem Weihnachten in New York zu verbringen, wäre unerträglich für ihn gewesen. Doch die Leute waren alle so nett zu ihm. Er konnte ihnen nicht sagen, wie sehr ihm ihre Gastfreundschaft zuwider sein würde. Am besten erzählte er ihnen, er würde fortfahren, aber wohin? Auf dem Weg zur Arbeit kam er jeden Morgen an einem Reisebüro vorbei, das mit Bildern von Irland warb. Er wusste nicht, warum er sich ausgerechnet für dieses Land als Urlaubsziel entschied, vielleicht weil er mit Helen nie dort gewesen war. Sie hatte immer gesagt, sie wolle in die Sonne. Die Menschen aus dem kalten Norden seien ganz ausgehungert nach Licht und Wärme. Deshalb ziehe es sie im Winter nach Mexiko oder in die Karibik. Also waren sie dorthin gefahren und Helens blasse Haut nahm einen goldfarbenen Ton an, während sie in selbstvergessener Zweisamkeit dahinspazierten und diejenigen, die allein reisten, kaum wahrnahmen. Bestimmt hatten sie ihn zugelächelt, dachte Ben. Helen war so warmherzig und anderen Leuten gegenüber immer so aufgeschlossen gewesen. Sicherlich hatte sie sich auch mit einsamen Reisenden unterhalten. Doch er konnte sich nicht mehr daran erinnern. »Ich fahre über Weihnachten nach Irland«, verkündete Ben mit fester Stimme. »Ein bisschen Arbeit und viel Entspannung.« Es klang, als wüsste er genau, was er wollte. An den Gesichtern seiner Kollegen und Freunde konnte er ablesen, wie erleichtert sie waren, dass er klare Pläne hatte. Es wunderte ihn, dass sie seine allzu durchsichtige Erklärung so bereitwillig akzeptierten. Aber wenn ihm noch vor ein paar Monaten ein Kollege gesagt hätte, er wolle einen Arbeitsurlaub in Irland verbringen, hätte Ben ebenfalls genickt und sich für seinen Kollegen gefreut. Im Grunde machte sich niemand sonderlich viel Gedanken um seine Mitmenschen. Schließlich ging er ins Reisebüro, um seinen Urlaub zu buchen. Das Mädchen hinter dem Schreibtisch war klein und dunkelhaarig und hatte Sommersprossen auf der Nase, wie Helen sie jedes Mal im Sommer bekommen hatte. Wie merkwürdig, Sommersprossen an einem bitterkalten Tag in New York. An ihrem Jackett war ein Namensschild befestigt, Fenula. »Das ist aber ein ungewöhnlicher Name«, meinte Ben. Er hatte ihr seine Visitenkarte gegeben mit der Bitte, ihm ausführliches Informationsmaterial zu schicken, wie man einen Weihnachtsurlaub in Irland verbringen könnte. »Ach, darauf werden Sie in Irland massenhaft stoßen, falls Sie hinfahren«, erwiderte sie. »Sind Sie vor irgendwas auf der Flucht oder so?« »Wie kommen Sie darauf?«, wollte er wissen. »Nun, auf Ihrer Karte steht, Sie sind stellvertretender Direktor. Solche Leute lassen ihre Buchungen normalerweise von anderen erledigen. Man könnte meinen, sie wollten es geheim halten.« Fenula sprach mit irischem Akzent und er hatte irgendwie das Gefühl, als wäre er schon dort, in ihrem Heimatland, wo die Menschen ungewöhnliche Fragen stellten und auch an den Antworten interessiert waren. »Ja, ich bin tatsächlich auf der Flucht, aber nicht vor dem Gesetz, sondern nur vor meinen Freunden und Kollegen. Sie wollen mich ständig in ihre Pläne für die Weihnachtstage einbeziehen und das möchte ich nicht.« »Und warum feiern Sie nicht Weihnachten einfach für sich allein?«, fragte Fenula. »Weil meine Frau letzten April gestorben ist.« So glatt waren ihm diese Worte noch nie über die Lippen gekommen. Fenula dachte darüber nach. »Nun, dann legen Sie auf großen Rummel wohl nicht allzu viel Wert«, meinte sie. »Nein, ich möchte nur ein typisch irisches Weihnachten verbringen«, entgegnete er. »So etwas gibt es nicht. Ebenso wenig wie ein typisch amerikanisches Weihnachten. Wenn Sie in eine Stadt wollen, kann ich ein Hotel für Sie buchen, das ein Weihnachtsprogramm anbietet, vielleicht mit Rennbahnbesuchen, abendlichem Tanz und Kneipentouren. Sie fahren irgendwohin aufs Land, wo es eine Menge Sportmöglichkeiten und Gelegenheiten zum Jagen gibt. Vielleicht wollen Sie aber eine Karte mieten, wo Sie völlig ungestört sind. Allerdings könnte Ihnen das ein bisschen zu einsam werden.« »Was würden Sie denn dann vorschlagen?«, fragte Ben. »Ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen. Sie müssen mir mehr von sich erzählen«, erwiderte sie schlicht und direkt. »Wenn Sie das jedem Kunden raten, können Sie aber kaum Umsatz machen. Da brauchen Sie ja 3 Wochen für jede Buchung.« Fenula sah ihm offen ins Gesicht. »Das sage ich nicht zu jedem, aber bei Ihnen ist das etwas anderes. Sie haben Ihre Frau verloren, deshalb ist es wichtig, dass wir das Richtige für Sie finden.« »Sie hat recht«, dachte Ben. »Ich habe meine Frau verloren.« Tränen traten ihm in die Augen. »Dann kommt ein Aufenthalt in einer Familie wohl nicht in Frage«, meinte Fenula. Sie tat, als würde sie nicht bemerken, dass er um Fassung rang. »Nein, außer bei Menschen, die ebenso verschlossene Eigenbrötler sind wie ich. Aber die würden dann nicht wollen, dass jemand bei ihnen wohnt.« »Sie haben es wirklich nicht leicht«, sagte sie voller Mitgefühl. »Darüber muss man eben hinwegkommen. In dieser Stadt gibt es bestimmt eine Menge Leute, die einen anderen Menschen verloren haben.« Ben zog sich wieder in sein Schneckenhaus zurück. »Sie könnten bei meinem Dad wohnen«, sagte sie. »Was?« »Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie zu ihm fahren und bei ihm wohnen würden. Er ist ein noch verschlossenerer Eigenbrötler als Sie und er ist zu Weihnachten allein.« »Nun ja, aber...« »Und er lebt in einem großen steinernen Bauernhaus und hat 2 Collies, mit denen man jeden Tag kilometerlange Spaziergänge machen muss. Ein paar 100 Meter vom Haus entfernt gibt es einen prima Pub. Allerdings hat mein Vater keinen Christbaum, weil ihn sowieso keiner anschauen würde außer ihm.« »Und warum sind Sie nicht bei ihm?«, wandte sich Ben nun ebenso unverblümt an Fenula, dieses Mädchen, das er gerade erst kennengelernt hatte. »Weil ich einem Mann aus meinem Heimatdorf bis hierher nach New York City gefolgt bin. Ich dachte, er würde mich lieben und es wäre gut so.« Auch ohne nachzufragen, wusste Ben, dass dies offensichtlich nicht der Fall gewesen war. Fenula fuhr fort. Es sind einige böse Worte zwischen mir und meinem Vater gefallen, deshalb bin ich hier und er lebt dort. Ben musterte sie. Aber Sie könnten ihn doch anrufen und er Sie. Das ist nicht so leicht. Jeder von uns hat wohl Angst, dass der andere auflegen könnte. Wenn man gar nicht erst anruft, kann das nicht passieren. Dann soll ich also als Friedensstifter fungieren, schloss Ben. Sie haben ein nettes, sympathisches Gesicht und Sie haben sonst nichts zu tun, meinte sie. Die Collies hießen Sunset und Seaweed. Niall O'Connor meinte entschuldigend, es seien die blödesten Namen, die man sich vorstellen könne. Seine Tochter habe sie ausgesucht. Aber Hunden müsse man eben die Treue halten. Wie Töchtern auch, bemerkte Ben, der Friedensstifter. Tja, das stimmt wohl, erwiderte Fenulas Vater. Im Ort kauften sie alles für ihr Weihnachtsessen ein. Steaks und Zwiebeln, Schmelzkäse und teure Eiscreme mit Schokoladenstückchen darin. Am Heiligabend besuchten sie die Christmette. Niall O'Connor erzählte Ben, seine Frau habe ebenfalls Helen geheißen, worauf sie beide eine ganze Weile vor sich hin weinten. Doch als sie am nächsten Tag ihre Steaks brieten, verlor keiner ein Wort über die Tränen. Sie spazierten über die Hügel und erkundeten die Seen und bei Besuchen in der Nachbarschaft hörten sie den neuesten Klatsch. Der Termin für Bens Rückflug war nicht festgelegt worden. »Ich muss für Nula anrufen«, sagte er. »Nun, sie ist ihre Reisevermittlerin«, meinte Niall O'Connor. »Und ihre Tochter«, ergänzte Ben, der Friedensstifter. Fenula erzählte, in New York sei es kalt, aber nun sei wieder der Arbeitsalltag eingekehrt, im Gegensatz zu Irland, wo wohl für mindestens 2 Wochen alles geschlossen sei. »Das war prima, dieses typisch irische Weihnachten«, sagte Ben. »Nun würde ich gern noch länger bleiben und auch ein typisch irisches Silvester erleben, deshalb wollte ich wegen des Tickets fragen.« »Ben, Sie haben ein offenes Ticket. Sie können zurückfliegen, wann Sie wollen.« »Warum rufen Sie wirklich an?« »Wir haben uns gedacht, es wäre schön, wenn Sie kurz rüberkommen und mit uns Silvester feiern könnten«, erklärte er. »Wer hat das gedacht?« »Nun, Sunset, Seaweed, Niall und ich, um nur mal 4 zu nennen«, entgegnete er. »Ich würde sie Ihnen gern an den Apparat holen, aber die Hunde schlafen gerade. Niall ist allerdings da.« Erreichte Fenulas Vater den Hörer. Und während sie miteinander sprachen, trat er vor die Tür und blickte auf den Atlantik hinaus, diesmal von der anderen Seite. Der Nachthimmel war von Sternen übersät. Irgendwo dort oben freuten sich bestimmt gerade 2 Hellens. Und er atmete tief durch, so tief und unbeschwert, wie seit dem Frühling nicht mehr. Die irische Schriftstellerin Maisch Binchy gehörte zu den beliebtesten Autorinnen ihres Landes. Sie wurde 1939 geboren und starb 2012. Bis zu ihrem Tod verfasste sie zahlreiche Romane und Kurzgeschichten. Unsere heutige Geschichte mit dem Titel »Typisch irische Weihnachten« stammt aus dem Band »Das Weihnachtskind und andere Geschichten zur stillen Zeit«, der im Knauer Verlag erschienen ist. Es las Ilona Fritz-Strauß.